Bist du es etwa, der die Tauben hören lässt oder die Blinden und diejenigen recht leitet, die sich in deutlichem Irrtum befinden?